Hallo, hallo, hallo, alle meine lieben Freunde, die Deutsch sprechen, wo immer auf der Welt ihr seid. Ich habe mich entschlossen, im Anfang dieses Jahres, 2023, habe ich mich entschlossen, viel mehr auf Deutsch aufzunehmen. Der Grund, warum das vorher nicht geschehen ist, ist eigentlich ein ganz einfacher. Es war einfach ein Mangel an Zeit. Und wir haben ja viele unserer Lehren, die ich auf Englisch lehre, ganz speziell, die dann auf Portugiesisch übersetzt werden und die werden dann auch auf Deutsch übersetzt. Und immer wieder haben Leute zu mir gesagt, du, der du Deutsch sprechender bist, warum lehrst du auf Englisch, dass Portugiesisch übersetzt wird und dann muss das verdeutscht werden. Ich muss dich zweimal hören, du sprichst ja Deutsch. Und ich habe das mehrmals gesagt, aber ich werde einfach mal hier die Erklärung dazu abgeben. Es ist ganz simpel. Ich lebe in Brasilien. In Brasilien ist mein Zuhause, in Brasilien ist mein Leben und ich diene den Brasilianern. Daher muss es auf Portugiesisch sein. Ich spreche fließend Portugiesisch, ich könnte alle meine Lehren auf Portugiesisch machen, aber dann könnten sie nicht übersetzt werden in all den Sprachen. Es wird ja nicht nur auf Deutsch übersetzt. Es wird ja, ich weiß gar nicht, auf wie viele Sprachen übersetzt. Ich denke mehr als 10. Englisch, Italienisch, Französisch, na, Englisch spreche ich ja, Russisch. Also viele Sprachen werden die Dinge, die ich lehre und ich weitergebe, übersetzt. Und die werden dann eben vom Englischen übersetzt. Und es wäre sehr schwierig, wenn ich alles auf Portugiesisch machen würde, denn dann müsste das zuerst von Portugiesisch auf Englisch, von Englisch in anderen Sprachen. Daher habe ich mich vor Jahren entschieden, Englisch, Portugiesisch, das ist so, wie ich es mache. Nur, ich habe gesehen, wie der Herr einfach ein prophetisches Wort, das er mir gegeben hat, im Jahr 1992, betreffend den deutschsprachigen Raum. Und ich habe gesehen, wie in den letzten Jahren der Herr begonnen hat, das zu erfüllen, so in den letzten 3, 4 Jahren. Das war etwas, was ich nicht gesucht habe, etwas, was ich nicht aktiv, dem ich nicht aktiv hinterher war. Es ist einfach, der Herr hat das so gemacht. Und ich habe mich dem einfach hingegeben. Mehr war es nicht. Nur, ich habe eben gemerkt, dass das, was Gott zu dieser Zeit, zu diesem für mich Kairos-Moment im deutschsprachigen Raum tut, das muss ich sehr, sehr ernst nehmen. Und das war mein Dilemma. Mein Dilemma die letzten Jahre war, wie kann ich dem deutschen Volk besser dienen, dem deutschsprachigen Volk besser dienen, indem nicht alles ständig übersetzt wird. Und so habe ich mich entschieden, weniger hier in Brasilien und auch auf Englisch zu investieren und mehr auf Deutsch. Das war eine sehr schwere Entscheidung für mich. Nicht eine schwere Entscheidung, weil ich das deutschsprachige Volk nicht liebe oder weil ich nicht gern auf Deutsch lehre. Absolut nicht. Eine schwere Entscheidung, weil der Tag hat 24 Stunden. Unsere Arbeit mit den Kindern in Brasilien, Brazilian Kids Care, die wächst auf eine Art und Weise, dass ich es mir nicht gedacht hätte, dass etwas so schnell wachsen kann. Das nimmt ständig mehr Zeit von mir in Besitz. Unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, die wächst auch schneller, als ich mir es erwartet und gedacht hätte. Und jetzt haben wir sie auch auf Deutsch. Und ja, jeder wird mich fragen, wo kann ich mich einschreiben? Zurzeit gar nicht, weil wir haben so viele Anmeldungen gehabt, obwohl ich es am Anfang nicht mal öffentlich angekündigt habe, sondern nur unter den Leuten, die Teil meines Mentorings sind im deutschsprachigen Raum und die einen gewissen Zeitraum, schon Zeitraum fix dabei waren, nur die bekamen überhaupt die Einladung an der Schule teilzunehmen. Und selbst da konnte ich nur etwa 29% aller, die unbedingt wollten, aufnehmen. Denn es ist eine Schule und es ist keine Konferenz oder sonst irgend oder kein Seminar. Und die Schule, die muss für mich das Schulformat haben und da will ich keine Anzahl haben, die groß ist. Also 60 ist für mich schon eher eine größere Schule. Und von dem her, all die Dinge, die der Herr mir gegeben hat, die wachsen. Ich bin überall dabei, Leute heranzuziehen, heranzuschulen, zu delegieren, Leute Aufgaben geben, die sie gut machen können. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Nur alles wächst so schnell. Unser CEO von Brazilian Kids Care, ich sage zu ihm, jedes Mal, wenn ich denke, jetzt haben wir die richtigen Leute im richtigen Platz, fast alle paar Wochen sagt er mir, ah, wir mussten noch jemand anstellen, wir mussten noch jemand anstellen, wir mussten noch jemand anstellen. Und das ist wunderbar, es ist ja schön. Wir haben ja hunderte Kinder, um die wir uns kümmern. Und jetzt ähnlich habe ich mich dazu durchgerungen, okay, ich werde andere Dinge bewusst wegschneiden, bewusst weglassen, um mehr hier auf Deutsch zu investieren. Und es werden jetzt regelmäßig deutschsprachige Lehrvideos von mir kommen, die nur auf Deutsch sind. Und jetzt packe ich ein Thema an, vor dem ich mich eigentlich gescheut habe. Und ich werde euch sagen, warum. Und es ist das Thema Fürbitte. Und nicht, weil ich Angst habe, über dieses Thema zu reden. Absolut nicht. Aber so viele Fragen kamen an mich heran, immer wieder, Reinhard, lehre die Fürbitte, lehre die Fürbitte, lehre die Fürbitte. Und Leute sagten mir, du hast diese 19-teilige Serie über Fasten und Beten im Neuen Bund gemacht, aber der Teil Fürbitte kommt mir da zu kurz. Und der Grund, warum ich mich gescheut habe, ist ein ganz simpler Grund. Ich finde einfach keine Basis im Neuen Bund und im Neuen Testament niedergeschrieben, gelehrt von den Aposteln oder von Jesus, dass wir Fürbitte tun sollen, so wie die Fürbitte eben verstanden wird. Ich finde da keine Basis. Ich habe da gegrübelt, ich habe da gegraben, ich habe da studiert, ich habe mich in die Bibel durchgegangen, ich habe jedes einzelne Wort im Griechischen herausgenommen, das wir als Fürbitte verwenden könnten. Und da habe ich ja auch gesehen, unsere Übersetzungen tun ja auf dem nicht wirklich recht, was im Urtext kommt. Und von dem her habe ich immer gesagt, ja, was soll ich lernen über die Fürbitte? Ja, Reinhard, wie macht man Fürbitte? Und meine Antwort war eigentlich immer, wenn das Neue Testament uns keine klare Instruktion gibt, keine klare Lehre gibt über Fürbitte, was soll ich dann lernen? Wo soll ich die Bibelstellen hernehmen? Welche Basis soll ich überhaupt haben? Denn nach dem vollbrachten Werk von Jesus Christus hat sich ja alles geändert. Und jetzt habe ich mich endlich dazu durchgerungen, eine ganze Serie darüber aufzunehmen, wie ich die Sache sehe, wie ich die Sache vom Licht des vollbrachten Werkes Jesus Christus sehe, was die Bibel dazu sagt und was mein Verständnis dazu ist. Und alle, die mich kennen, die mir länger zuhören, vielleicht, da werden bestimmt Leute jetzt das ansehen, die mich noch nicht so gut kennen, aber alle, die mich kennen, ihr wisst ja eh schon, solltet ihr zumindest wissen, dass ich eine ganz feste und tiefe Überzeugung hat, dass niemand die ganze Wahrheit erkannt hat. Niemand auf der Welt. Ich gebe das weiter, was meine Überzeugung ist. Meine klare Überzeugung und mein Verständnis von dem, was die Bibel lehrt. Das gebe ich weiter. Aber ob es die Wahrheit ist, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, sagt uns die Bibel. Ob es noch immer das ist, was ich in 5 Jahren glauben werde. Weißt du, ein großer Mann Gottes hat mal gesagt, jemand, der nie seine Ansichten und seine Erkenntnissen ändert oder erweitert, der soll mal seinen Puls fühlen, ob er noch lebt. Und für mich ist es klar, die Dinge, die ich erkannt habe, die glaube ich auch so. Aber ich würde mich nicht wagen zu sagen, das ist die Wahrheit, das müsst ihr alle glauben. Darum meine Ermutigung an euch ist, studiert die Bibel, geht mit dem Heiligen Geist gemeinsam die Bibel durch und bittet ihn, euch die Augen zu öffnen, dass ihr erkennt, was ihr nehmen sollt und wonach ihr euer Leben ausrichten sollt. Den ersten Punkt, den ich hier mal ganz klar machen möchte, und ich habe mir bewusst hier die Flipchart hergenommen. Ich dachte mir, ich arbeite jetzt ein bisschen mal mit Flipchart, weil manche Leute finden das sehr gut, visual das zu sehen. Ich kenne Leute, die lernen viel besser, bringen sich viel besser ein, wenn sie visual lernen. Das erste, was ich mal hier klar ansprechen möchte und betonen möchte, ist, wir können keine Bibelstellen vom alten Bund hernehmen und eine Lehre über Fürbitte aufbauen, da wir nicht im alten Bund leben, sondern im neuen Bund leben. Okay? Ich schreibe euch das mal auf. Ich schreibe euch das so auf. Erstens, muss ich einen deutschen Einser machen, keinen amerikanischen, keinen brasilianischen. Erstens, der alte Bund ist keine Basis für Fürbitte. Und wisst ihr, ihr werdet gleich sehen, warum das so wichtig ist. Vielleicht sagen einige von euch, ja, das ist doch eh logisch, Reinhard. Ja, wir leben ja im Neuen Bund, also das ist uns eh verständlich. Ist es wirklich verständlich? Was ist mit dieser Bibelstelle? Zweiter Chronik 7, Vers 14. Überall auf der Welt wird in Gebetsveranstaltungen, Gebetsversammlungen, Gottesdiensten genau dieser Bibelvers hergenommen, um das Volk Gottes, das im Neuen Bund lebt, zum Beten zu animieren. Und wenn ich sage, der alte Bund ist keine Basis für Fürbitte, dann sagen viele, ah ja, leuchtet mir ein. Dennoch bestehen sie darauf, dass dieser Vers für uns eine Bedeutung hat oder Anwendung hat. Hat er aber nicht. Was sagt dieser Bibelvers? Und mein Volk, über den mein Name ausgerufen worden ist, wenn es sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Überall, überall auf der ganzen Welt wird dieser Bibelvers hergenommen, wenn es darum geht, in Fürbitte zu gehen. Ich kann mich erinnern, als die Pandemie begann. Das war, für mich war es eine sehr traurige, eigentlich eine peinliche Sache für die evangelikalen Christen. Ich weiß, das geschah auch im deutschsprachigen Raum. Da kamen mir ja viele Leute, schickten mir Nachrichten über Telegram und E-Mail und an unser Team und sagten, Reinhard, was sagst du? Die machen Gebetsaufrufe und die nehmen diesen Bibelvers her. Ich will weder Unfrieden stiften, noch Unheil anrichten, noch will ich gegen irgendjemand lehren oder predigen. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber in Brasilien, wo ich ja lebe seit 9 Jahren, in Brasilien, da war ich Teil einer Gruppe von Leitern, also von, ich mag ja Hierarchie nicht, aber von diesem Verständnis, Teil von hochrangigen geistlichen Leitern. Ich war auch der Teil einer Gruppe. Und da wurde ein Tag des Fastens und Betens ausgerufen gegen die Pandemie. Da war sogar der Präsident Bolsonaro damals mit involviert und der hat an einige hochrangige evangelikale Pastoren doch einen Appell gemacht, dass sie beten sollen, damit die Pandemie stoppt. Und dann kam, ich war auch Teil dieser Gruppe, wo dieser Video zirkulierte, und dann haben die hochrangigen geistlichen Leiter, die höchstrangigen, ist ja eigentlich absurd, weil wir haben alle den gleichen Rang, wir sind alle Geschwister in Jesus Christus. Der Einzige, der einen höheren Rang hat, ist Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Aber von menschlicher Sicht her, diese hochrangigen Leute, die haben alle einen kurzen Video aufgenommen, alle diesen Bibelvers verwendet, 2. Chronik 7, Vers 14, und alle haben gesagt, wenn wir das Volk Gottes uns demütigen, uns beugen, umkehren und wenn wir beten, wird Gott unser Land heilen und die Pandemie wird stoppen hier in Brasilien. Und dann kam natürlich auch irgendwo der Punkt, wo viele Leute mich persönlich gefragt haben. Und ich wollte mich ja öffentlich nicht positionieren. Ich wollte weder einen Bürgerkrieg in der Gemeinde anfangen, noch wollte ich da den Präsidenten Unehre schaffen oder mich irgendwie mit jemandem anlegen. Also ich habe mich nicht positioniert damals. Ob das richtig war oder nicht, weiß ich nicht. Das, was ich tue, mache ich ja, da habe ich gar keine Bedenken. Aber ich wollte nicht jetzt speziell hier in dieser Sache einfach einen Wirbel schaffen. Aber Leute, die mir sehr nahe stehen und die mich dann persönlich fragten, Reinhard, was machen wir hier jetzt? Und ich habe gesagt, mach, was du willst. Ich werde an diesem Sonntag nicht fasten und nicht beten, basierend auf diesem Bibelvers. Und was geschah? Die Pandemie wurde schlimmer. Alles wurde chaotischer und schlimmer. Und die Ungläubigen haben begonnen, über die Evangelikalen zu spotten. Zu spotten, wo ist euer Gott? Wo sind eure Gebete? Was geschieht jetzt? Und weißt du, ich muss dir ehrlich sagen, das ging mir schon sehr nahe. Und damals dachte ich an die Geschichte mit Elia. Die Baalspropheten, die alles taten, damit ihr Gott Feuer vom Himmel schickte. Und der Prophet verspottete sie. Und ich dachte mir, genau was damals geschehen ist, dass der Prophet die Götzenverehrer verspottet haben, geschieht jetzt hier nur umgekehrt. Die Götzenverehrer, die verspotten uns evangelikale Christen. Wo ist euer Gott? Habt ihr nicht lange genug gebetet? Ein bisschen intensiver. Ein Tag Fasten ist nicht genug. Ihr habt gesagt, Gott wird das Land heilen. Warum hat es nicht geheilt? Und ich dachte mir damals, siehst du, es ist doch etwas dran an dieser Aussage, wir können im alten Bund keine Basis finden für Fürbitte. Ich werde im nächsten Teil daran weitermachen, dann kommt der Teil 2. Ich weiß nicht, wie lang die Serie wird, aber es wird eine anständige Serie. Wir sehen uns bald wieder. Hallo meine lieben Freunde, wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge? Ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird? Dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche 2 ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es